Ja, liebe Freunde und Genossen der Kommunistenkneipe, hier ist Flo. Ich bin vorgestern Morgen mit der Nachricht geweckt worden, dass unser Instagram-Kanal, der Kanal der Kommunistenkneipe mit rund 5000 Followern, gesperrt wurde. Wie sich jetzt rausgestellt hat, auch dauerhaft gesperrt. Zum Glück ist der Content auf YouTube und Spotify erhalten. An der Stelle schon mal der Appell, abonniert uns wirklich auf YouTube, folgt uns auf Spotify, auf Facebook sind wir auch. Wir haben auch einen Telegram-Kanal, also bitte auf den Kanälen bleiben. Aber das mit Instagram war natürlich ein sehr, sehr harter Schlag für uns, denn das ist die zentrale Plattform, in der wir auch mit unseren Hörerinnen interagieren, indem wir auch anderen politischen Content teilen. Und ja gut, an solchen Sperrungen wie diesen zeigt sich natürlich die enorme Abhängigkeit von den großen Medienkonzernen, von den Plattformen. Das ist natürlich ein Dilemma für alle linken Content-Creator, für die ich jetzt auch keine schnelle Lösung habe. Momentan ist es so, dass wir diese Plattform noch nutzen müssen. Und wir haben jetzt einen Backup-Kanal auf Instagram. Die große, große Bitte an euch. Bitte folgt dem, teilt den, streut den weit über eure Netzwerke. Wir versuchen wirklich auch im weitesten Sinne einer breiten kommunistischen Szene, sozialistischen Szene und auch anderen Linken eine Plattform zu bieten. Und diese linken Medienplattformen funktionieren nur mit einer gewissen Reichweite. Genau, also jetzt schon mal danke für die breite Solidarität. Bleibt dran. Wir bleiben weiter kämpferisch und hört gerne unsere anderen Sachen und teilt unsere Inhalte. Bis bald.